schönste Frau für mich. Du bist die schönste hier am Strich. Du bist die schönste Frau der Welt und kostest gar nicht so viel Geld. Du bist die tollste, die ich kenne. Du bist auch die, bei der ich penne. Die Frau, die mir den Himmel schenkt, mein Leben in die Bahnen lenkt. Zu Hause bin, kochst du ganz wunderbar für mich. Du bist nur so, weil ich so bin, und abends gehst du auf den Strich. Ich wollte dich schon oft begleiten und auf dich achten ab und zu, doch du sagst mir, ich soll es lassen, und so guck ich von Weitem zu. Die Männer kommen auf bei Nacht, haben mir Kekse mitgebracht. Sie wollen schnell nach oben gehen und ich lass es halt geschehen. Ich sitz am Treppenaufgang rum. Zu Hause bin, kochst du ganz wunderbar für mich. Du bist nur so, weil ich so bin, und abends gehst du auf den Strich. Ich wollte dich schon oft begleiten und auf dich achten ab und zu, doch du sagst mir, ich soll es lassen, und so guck ich von Weitem zu. Die Männer